hatte er immer. Ihren Ausbruch hat er bloß meistens vermieden. Er ging dann rüber ins gute Zimmer und spielte Revolutionsetüden. Dann in den frühen 50er Jahren, als die schon wieder beim Aufrüsten waren, an einem Samstag beim Abendgeläut, da war's dann aber schließlich soweit. Da hat er das schwarze Piano zerschlagen, ist losgetrennt, durch Europa gezogen, hat gestohlen, gevögelt, die Laute geschlagen, gesungen, gesoffen, geprügelt, betrogen. Saint-Germain-des-Prés, da ist er länger geblieben. Sartre hatte gerade den Ekel geschrieben. Er lebte mit der Nutte Marie-Thérèse und hörte sich nachts besoffen an Jazz. Zurück in Deutschland, der Nazi-Väter, tat er das billigste Jura studieren. Als Illustrierten und Schulbuchvertreter fand er die offenen Hausfrauentüren. Budenzauber im Butzenscheibenstädtchen, mit einem, der Vater ist Amtsrichtermädchen, zog er am Samstag sogar zur Beicht. Dann durfte er manchmal, aber nur leicht. Dann hörte er Oskar die Blechtrommel schlagen und ließ sich den patzigen Schnauzschnorren stehen. Fuhr oft mit gebrauchtem 2CV-Wagen zum Schiffbauerdamm Brechstücke sehen. Er glaubte an eine Parteikarriere, zog sofort nach der Spiegelaffäre als Referendar in die Landeshauptstadt, kandidierte dort als Sozialdemokrat. Wer hat uns verraten? Wer hat uns verraten? Es stellten sich denen, die wirklich verfügen. Schon mal wieder zur Verfügung, Sozialdemokraten. Die große Verfügung begann zu siegen. Und weil er noch nicht sehr weit war gekommen, hat er das auch sehr ernst genommen. Und er meinte, er hätte sie längst bestochen. Doch die rote Wut kam wieder angekrochen. Die Pauke vom Neuss hat den Auftakt geschlagen zu den späten 60er Jahren. Und er sah dann hinter den Barrikaden, wie weit die davor schon wieder mal waren. Die Schüsse auf Dutschke und Bild-Zeitung setzen, Faschistenfaust hinter Notstandsgesetzen. Die Wut wurde klarer und kalt wurde Hass. Victoria siempre gilt das. Dem, der uns hier tat, aus dem Leben erzählen, dem müsst man jetzt aber erklären. Aus der linken Ecke knurren und bellen, tat noch niemals den Klassenfeind stören. Hassen allein, das wird nicht genügen. Der muss schon mal rauskommen, was tun für das Siegen. Und da gibt es auch viel, und da fällt schon was ein. Das muss ja nicht gleich ein Warenhaus sein. Aber merke, ein Warenhaus anzünden ist immer noch besser als sich selbst anzünden.